Zur Beileidsbekundung schickte Marschall Kim Jong-un am 28. November einen Katafalk vom verstorbenen Armeegeneral der Landstreitkräfte der Koreanischen Volksarmee, Kim Myung-guk, Träger des Kim Il-sung-Ordens und des Kim Jong-il-Ordens, einen Kranz.